jeder gute Nacht. Ich bin bei dir und halt gut bewahrt. Träum von Liebe, Glück und Wonne, bis die liebe Morgensonne dich ganz heimlich und leise küsst mag. Gute Nacht, kleines Mädel, gute Nacht. Petrus freut sich im Himmel und Land. Und er schickt die kleinen Englein, sich streichelt ihr die Bänklein gut.